Erster Jakob hörte, was Labans Söhne sagten, Jakob hat alles von unserem Vater genommen. Er ist reich geworden mit dem, was unserem Vater gehörte. Zweiter Jakob sah, dass Laban nicht mehr freundlich zu ihm war, wie früher. Dritter, da sprach Gott zu Jakob, geh zurück in dein Land, zu deiner Familie. Ich werde mit dir sein. Vierter Jakob schickte Boten und ließ Rahel und Lea auf das Feld zu seinen Tieren rufen. Fünfter, er sagte zu ihnen, ich sehe, euer Vater ist nicht mehr gut zu mir. Aber der Gott meines Vaters war mit mir. Sechster, ihr wisst, ich habe eurem Vater sehr gut gedient. Siebter, euer Vater hat mich betrogen. Er hat meinen Lohn 10-mal geändert. Aber Gott hat nicht erlaubt, dass er mir schadet. Achter, wenn er sagte, die gesprenkelten Tiere sind dein Lohn, dann bekamen alle Tiere gesprenkelte Junge. Wenn er sagte, die gestreiften Tiere sind dein Lohn, dann bekamen alle Tiere gestreifte Junge. Neunter, so hat Gott eurem Vater die Tiere weggenommen und sie mir gegeben. Zehnter, als die Schafe Junge bekamen, sah ich im Traum, die Böcke, die die Schafe besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und gescheckt. Elfter, ein Engel Gottes sprach im Traum zu mir, Jakob. Ich antwortete, hier bin ich. Zwölfter, er sagte, sieh, alle Böcke, die die Schafe bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und gescheckt. Ich habe gesehen, was Laban dir antut. Dreizehnter, ich bin der Gott von Bethel. Dort hast du einen Stein gesalbt und mir ein Versprechen gegeben. Steh auf, geh aus diesem Land und kehre in dein Heimatland zurück. Vierzehnter, Rahel und Lea antworteten ihm, haben wir noch etwas von unserem Vater? Fünfzehnter, er hat uns verkauft. Er hat unser Geld ausgegeben. Wir sind wie Fremde für ihn. Sechzehnter, Gott hat unserem Vater viel genommen. Das gehört uns und unseren Kindern. Mach, was Gott dir gesagt hat. Siebzehnter, Jakob setzte seine Kinder und Frauen auf Kamele. Achtzehnter, er nahm alle seine Tiere und alles, was er hatte. Er ging zu seinem Vater Isaak ins Land Kanaan. Neunzehnter, Laban war weg, um seine Schafe zu scheren. Rahel stahl die Götterfiguren ihres Vaters. Zwanzigster, Jakob täuschte Laban. Er sagte ihm nicht, dass er fliehen wollte. 21. So floh er mit allem, was ihm gehörte. Er überquerte den Fluss und ging zum Berg Gilead. 22. Nach 3 Tagen erfuhr Laban, dass Jakob geflohen war. 23. Laban nahm seine Männer mit. Er verfolgte Jakob 7 Tage. Er holte ihn am Berg Gilead ein. 24. Gott kam nachts im Traum zu Laban. Er sagte, hüte dich, Jakob kein böses Wort zu sagen. 25. Laban erreichte Jakob. Jakob hatte sein Zelt auf dem Berg. Laban und seine Männer hatten ihr Zelt auch auf dem Berg Gilead. 26. Laban sagte zu Jakob, warum hast du mich getäuscht? Warum hast du meine Töchter wie Kriegsgefangene mitgenommen? 27. Warum bist du heimlich geflohen? Du hast mich nicht informiert. Ich hätte dich mit Freude verabschieden können, mit Musik. 28. Du hast mich meine Enkel und Töchter nicht küssen lassen. Das war dumm von dir. 29. Ich könnte euch Böses tun. Aber der Gott deines Vaters hat letzte Nacht zu mir gesagt, sprich kein böses Wort zu Jakob. 30. Du wolltest nach Hause. Das verstehe ich. Aber warum hast du meine Götter gestohlen? 31. Jakob antwortete Laban, ich hatte Angst. Ich dachte, du nimmst mir deine Töchter weg. 32. Wer deine Götter hat, soll sterben. Such alles bei mir. Nimm, was dir gehört. Jakob wusste nicht, dass Rahel sie gestohlen hatte. 33. Laban ging in Jakobs Zelt, in Leas Zelt und in die Zelte der Mägde. Er fand nichts. Dann ging er in Rahels Zelt. 34. Rahel hatte die Götterfiguren genommen. Sie legte sie in den Kamelsattel und setzte sich darauf. Laban suchte im ganzen Zelt, fand aber nichts. 35. Sie sagte zu ihrem Vater, sei nicht böse, Herr. Ich kann nicht aufstehen. Es geht mir wie allen Frauen. Er suchte weiter, fand die Götterfiguren aber nicht. 36. Jakob wurde zornig und schimpfte mit Laban. Jakob sagte zu Laban, was habe ich falsch gemacht? Warum verfolgst du mich so wütend? 37. Du hast nun alles in meinem Zelt durchsucht. Hast du etwas von dir gefunden? Leg es hierher vor unsere Leute. Sie sollen entscheiden, wer recht hat. 38. Ich war 20 Jahre bei dir. Deine Schafe und Ziegen haben nie Junge verloren. Ich habe keine Widder von dir gegessen. 39. Wenn ein Tier gerissen wurde, habe ich es dir nicht gebracht. Ich selbst musste es ersetzen. Du hast es von mir gefordert, egal ob es tags oder nachts gestohlen wurde. 40. Tagsüber litt ich unter der Hitze und nachts unter dem Frost. Ich konnte nicht schlafen. 41. 20 Jahre habe ich in deinem Haus gearbeitet. 14 Jahre für deine Töchter und 6 Jahre für deine Schafe. Du hast meinen Lohn 10-mal geändert. 42. Wenn der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams, nicht mit mir gewesen wäre, hättest du mich mit leeren Händen weggeschickt. Gott hat mein Leid und meine Arbeit gesehen. Er hat letzte Nacht entschieden. 43. Laban antwortete Jakob, die Frauen sind meine, die Kinder sind meine, die Tiere sind meine. Alles, was du siehst, ist mein. Aber was kann ich jetzt meinen Töchtern oder ihren Kindern antun? 44. Komm, wir machen einen Vertrag miteinander. Er soll dann Zeuge sein zwischen mir und dir. 45. Jakob nahm einen Stein und stellte ihn als Zeichen auf. 46. Jakob sagte zu seinen Männern, sammelt Steine. Sie sammelten Steine und machten einen Haufen. Dann aßen sie dort am Steinhaufen. 47. Laban nannte ihn Jäger Sahaduta. Jakob aber nannte ihn Galet. 48. Laban sagte, dieser Steinhaufen ist jetzt Zeuge zwischen mir und dir. Deshalb nannte er ihn Galet. 49. Und er nannte ihn Mizpah, warte, und sagte, Gott soll zwischen uns wachen, wenn wir nicht beieinander sind. 50. Wenn du meine Töchter schlecht behandelst oder andere Frauen nimmst, wenn niemand dabei ist, denk daran, Gott ist Zeuge zwischen uns. 51. Laban sagte zu Jakob, sieh, dieser Steinhaufen und der Stein, den ich aufgestellt habe, sind zwischen mir und dir. 52. Dieser Steinhaufen und dieser Stein sollen Zeugen sein. Ich darf nicht über diesen Haufen zu dir gehen, um dir Böses zu tun. Und du darfst nicht über diesen Haufen und diesen Stein zu mir gehen, um mir Böses zu tun. 53. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sollen Richter zwischen uns sein. Jakob schwor bei dem Gott, den sein Vater Isaak fürchtete. 54. Jakob opferte Tiere auf dem Berg. Er lud seine Männer zum Essen ein. Sie aßen und blieben über Nacht auf dem Berg.